Kundgabe 2301. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.04.1942. Kampf um die geistige Oberherrschaft. Folgenschwer ist der Kampf um die geistige Oberherrschaft, der in einem Ausmaß entbrennen wird, wie ihn die Welt noch nicht erlebt hat. Es will das schlechte Geistige durch Gewaltmaßnahmen das Gute verdrängen. Und es ist dies wahrlich ein solches Unterfangen, dass die göttliche Liebe nicht mehr untätig zusehen will und selbst den Kampf zur Entscheidung bringen wird. Alle Bestrebungen zielen darauf hin, die geistig Suchenden so zu bedrängen, dass sie ihr Streben aufgeben, dass sie sich der Welt zuwenden und gewissermaßen dann die Welt den Sieg davontragen soll. Gelänge es der Welt, den Glauben an eine wesenhafte Gottheit und an den göttlichen Erlöser, Jesus Christus, auszurotten, dann hätte sie den Sieg über die anderen Gläubigen davongetragen. Und die Auswirkung eines solchen Sieges wäre unübersehbar, denn es wäre dann die gesamte Menschheit reif zum Untergang, da jegliche geistige Höherentwicklung ausgeschlossen wäre. Es ist schon oft dieser Kampf geführt worden, jedoch noch niemals in so rücksichtsloser Form, wie er nun vorbereitet wird. Denn es arbeitet nun der Widersacher selbst, das heißt, er scheut vor nichts zurück, um die Herrschaft über die Menschheit anzutreten. Und er findet willige Vertreter, das heißt, Menschen, die alles auszuführen bereit sind, und so wird die Not groß sein, in die die Gläubigen geraten. Man wird ohne Grund und Ursache schärfste Maßnahmen ergreifen und denen das Leben unerträglich zu machen versuchen, die noch den Glauben an Gott und den göttlichen Erlöser im Herzen tragen. Denn diese sind den Ungläubigen und Spöttern überlegen und können jeden Einwand widerlegen. Und da Gott sich in der kommenden Zeit des Körpers williger Erdenmenschen bedienen will, die den besonderen Angriffen der weltlichen Macht ausgesetzt sind, wird er es nicht zulassen, dass diese ihm dienen wollenden so bedrängt werden, dass sie ihren Glauben aufgeben. Im Gegenteil, er wird diesen große Kraft zuwenden und ihren Glauben stärken. Und nun werden sie ihrerseits in den Kampf ziehen. Sie werden streiten für den Namen Gottes. Und beide Parteien werden ihre Anhänger finden. Und es entbrennt nun der Kampf mit aller Schärfe. Es ringt die gute geistige Welt mit den schlechten Elementen um die Oberherrschaft. Und scheinbar behält die weltliche Macht das Übergewicht. Denn es wird ihr gelingen, die Menschen so zu ängstigen, dass sie nur deswegen sich bereit erklären, ihren Glauben hinzugeben, weil sie die Maßnahmen nicht zu ertragen glauben. Und in dieser Not ist die Liebe Gottes unentwegt um die Menschheit besorgt. Er wird seine kleine Herde treulich behüten und nicht zulassen, dass sie ein Opfer dieser Kräfte wird, die nun offensichtlich den Kampf gegen Gott führen. Amen.